Hallo und herzlich willkommen zum 12 News Podcast und damit auch zum letzten News Podcast in diesem Jahr. Wir gehen heute einmal wieder die Ereignisse des letzten Monats, des Novembers 2011 durch. Und ich bin Philipp und mit dabei ist auch Marcel. Hallo. Ja, heute wieder einmal zu zweit und dann starten wir auch gleich mal mit den News aus der Detective Conan Community. Da gibt's im Wiki jetzt wieder einmal das Qualitätsoffensiven-Wochenende, von dem ihr sicherlich auch durch mich schon ein paar Mal gehört habt. Dieses Mal ist es schon die 9. Ausgabe, die vom 2. bis zum 5. Dezember 2011 stattfindet. Also wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, dann endet der Podcast morgen. Und ja, da habt ihr wieder die Chance, Artikel zu überarbeiten, die noch nicht ganz vollständig sind. Der Rekord steht ja bisher vom 5. qualitätsoffensiven Wochenende. Da wurden 60 Artikel des Wikis verbessert. Und diesen Rekord gilt es natürlich auch diesmal wieder zu knacken. Da werde ich mich natürlich auch mit da beteiligen und versuchen, wieder einen neuen Rekord aufzustellen. Und natürlich vor allem auch, um die Qualität der Artikel im Wiki zu verbessern. Da gibt es jetzt ja aktuell auch einiges zu tun, da ja in Detective Conan aktuell sehr viel passiert, wie ihr noch in diesem News-Podcast hier hören werdet. Ja, zudem gibt es noch die Wiederwahlen im Wiki. Da stellen sich jetzt alle Administratoren und Kommissare zur Wiederwahl und möchten von den Benutzern wiedergewählt werden. Und zudem hat sich auch Sofu einer Beförderungswahl gestellt, beziehungsweise hat sich selbst dafür vorgeschlagen, vom Kommissar zum Administrator befördert zu werden. Da können auch alle Benutzer, die den Rang des Inspektors oder höher innehaben, gerne abstimmen. Ja, dann kommen wir zu den News im Newsblog. Und da gab es jetzt vor kurzem eine Erweiterung. Und zwar wird der Newsblog ab sofort auch Reviews und Fanstuff beinhalten. Also Fanstuff ist derzeit noch in Planung, wurde aber schon durch einen eigenen Button oben unter dem Logo angekündigt. Und Reviews, das ist jetzt schon voll im Gange. Da gibt's auch schon einen ersten Review von mir zum 15. Film, der auch schon heftig kritisiert wurde, wie ich leider lesen musste. Ich habe versucht, den Film ein bisschen besser darzustellen. Also fand ihn eigentlich ganz annehmbar. Ja, auch neu im Newsblog ist die Shoutbox, beziehungsweise der Schreikasten, wie man auf Deutsch so schön sagt, rechts als Widget in der Sidebar. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen was posten, wenn ihr denn Lust dazu habt, und euch mit anderen Benutzern unterhalten und auch auf aktuelle News eingehen und so weiter und so fort. Natürlich ist auch gerne gesehen, wenn ihr bei uns Artikel schreiben wollt, einfach mal da posten, dann können wir euch gerne ein paar Rechte geben, dann könnt ihr bei uns im Newsblog gerne mitwirken, wenn ihr denn Zeit und Lust dazu habt. Ich bin da über jede Hilfe dankbar und Marcel sicherlich auch. Genau, oder falls ihr mal eine News entdeckt, wo wir gerade noch nicht on sind, oder falls wir irgendwie mal was übersehen, könnt ihr es da auch posten und dann können wir sicherlich auch selbst einen Artikel drüber schreiben, also ganz wie ihr wollt. Ja, beim Conancast gab es jetzt die 42. Ausgabe und die dreht sich rund um den aktuellen Manga-Band zur Serie Detective Conan in Deutschland. Das ist der Band 71, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Der Podcast ist sehr gelungen, wie ich finde, und ja auch sehr informativ, wie immer. Dann startet das Projekt des Conan-Quiz auch sehr bald. Also da haben wir jetzt erste Teilnehmer eingeladen und da wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen die erste Ausgabe zum Conan-Quiz auch starten, dass ihr euch die dann auch anhören könnt. Also so wie ihr das von den beiden Testausgaben auch schon gewohnt seid. Zudem gibt es noch ein weiteres neues Projekt. Das betrifft nämlich den Detective Conan Fandub. Wie ihr schon bekannt ist, wird Detective Conan seit einigen Jahren, und zwar seit 2006, nicht weiter synchronisiert. Deswegen habe ich mich mit einigen anderen Fans zusammengesetzt und wir wollen jetzt Detective Conan weiter vertonen, also von der japanischen Episode 309 aufwärts, wo wir versuchen, was zu dubben. Da sind wir natürlich noch für alle Stimmen, die dann uns unterstützen wollen, offen. Also wenn ihr mal Lust habt, auch dabei zu sein, vielleicht als Nebencharakter, vielleicht habt ihr auch eine Stimme, die sich als Hauptcharakter eignet, also Mitsuhiko, Professor Agasa und so weiter, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, einfach bei Skype shu-4869, also shu als shuu-4869 hinzufügen. Und dann sehen wir weiter. Ihr könnt mich dafür natürlich auch gerne so hinzufügen, wenn ihr mal Lust dazu habt. soweit dann auch zu den News der Detective Conan Community. Dann starten wir mal durch mit der wichtigsten und wohl populärsten News hier in diesem News-Podcast. Und zwar betrifft das den Anime in Deutschland. Da hat nämlich ein Fernsehsender, der sich Viva nennt und früher für Musik und weitere Sachen zuständig war, angekündigt, Detective Conan ab dem 5. Dezember, also wenn ihr den News-Podcast rechtzeitig hört, schon ab morgen, in das Programm aufzunehmen. Und das ist natürlich eine sensationelle News. Also ich freue mich da auch schon drauf und bin dann auch gespannt, wie Viva die ganzen Episoden umsetzen wird und wie das dann ist. Natürlich wieder ein geniales Gefühl, Detective Conan mal wieder im deutschen Fernsehen zu sehen. Das gab es ja seit Februar 2011, seit den Kinofilmen auf RTL 2 nicht mehr. Ja, genau, also die Meldung hat ja wirklich wie eine Bombe eingeschlagen, wie man so sagt, weil es wurde ja jetzt wirklich erst die Woche angekündigt, eine Woche vor Ausstrahlung, sehr kurzfristig, das ist auf einmal wieder von Folge 1 auf Viva ab 18:30 Uhr, also zu einer sehr guten Sendezeit, wie ich finde, jeweils Doppelfolgen von montags bis freitags ausgestrahlt werden und das ist wirklich sehr schön, finde ich. Also ich selbst bekomme zwar Viva leider nicht rein, aber dass man dann die Chance hat, wieder Detektiv Conan im deutschen Fernsehen zu sehen, zumindest auch mit Wiederholungen mal, dass die Serie wieder ein bisschen an Bekanntheit gewinnen kann und so, finde ich sehr gut. Ja, unklar ist natürlich noch, mit welcher Episode Viva denn anfängt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ist auf jeden Fall noch nicht raus, mit welcher Folge Viva anfangen wird. Aber man ist ja anzunehmen, dass sie ja mit der Folge 1 starten werden. Also die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Episode hieß, ist schon so lange her. Irgendwas mit Perlenkette. Genau, ich glaube, die tödliche Perlenkette, Ah, ne? die tödliche Perlenkette, genau. Also so lange ist das schon her. Da kann man sich alles mal wieder in Erinnerung rufen. Also ich find's sehr schön, dass jetzt Viva hier Detective Conan wieder ausstrahlt und hofft dann auch, dass alle 333 Folgen kommen. Nach Wunschliste.de sollen es ja nur die Folgen bis 184 sein. Also das wäre natürlich sehr schade, wenn Viva dann in der Mitte aufhören würde. Denn mit den zwei Folgen pro Tag, also Detective Conan läuft von montags bis freitags, also eigentlich an jedem Tag, wo man das eigentlich auch von RTL so gewohnt, RTL 2 so gewohnt war. Und dann hätte man mit 333 Episoden, glaube ich, so wie ich das bisher ausgerechnet habe, ungefähr bis August 2012, was im Programm. Und das ist doch schon sehr schön, dass man dann hier 8 Monate lang sich jeden Tag auf zwei neue Folgen zu Detective Conan freuen kann. Also mich freut das auf jeden Fall. Ich werde die anschauen und wenn ich jetzt mal keine Zeit dazu habe, werde ich die mir auf jeden Fall aufnehmen und dann später anschauen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hab die Folgen ja damals nicht im deutschen Fernsehen schauen können, sondern nur die vierte Staffel, als sie damals wiederholt wurde. Ja, ich bin eigentlich wirklich auch gespannt. Das sind ja 10 Folgen die Woche, was wirklich viel ist. Immer Doppelfolgen pro Tag. Und dann bin ich auch gespannt, wie denn die Bearbeitung von Viva ist. Also, ob ähnlich wie bei RTL 2 denn Schnitte kommen werden bei bestimmten Szenen oder auch aus Zeitgründen mal. Und ja, wie das allgemein da läuft, bin ich gespannt. Ja, soweit ich das mitbekommen habe, hat da mal jemand bei Viva angefragt und die meinten dann, dass sie wahrscheinlich die gecutteten, also die auf Deutsch die geschnittenen Folgen ausstrahlen. Also es wird dann wahrscheinlich genauso sein wie bei RTL 2, dass dann die geschnittene Fassung kommt. Aber natürlich bin ich auch gespannt, ob dann das Ending da ausgestrahlt wird oder ob die dann jetzt vielleicht auch das japanische Opening drin haben. Ist ja alles möglich bei Viva. Also ich bin jetzt auch nicht auf dem Laufenden, was andere Anime-Serien angeht. Hab da Tsubasa Chronicle, One Piece und Naruto bisher eigentlich gar nicht geschaut. Hab nur einmal ganz kurz bei One Piece reingeseppt. Ja, also ich weiß auch nicht, ob die da jetzt die japanischen Openings verwenden. Ich glaube, die nehmen dann auch die deutschen. Also kann ich mir auf jeden Fall nicht anders vorstellen. Da bräuchte man jetzt hier einen Experten, der dann auch die anderen Sachen gesehen hat. Naja, das werdet ihr auf jeden Fall bei uns auch hier im Podcast hören, was denn Viva aus Detective Conan gemacht hat. Ist natürlich jetzt erstmal cool, dass Detective Conan überhaupt wieder im deutschen Fernsehen läuft. Also ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Werde es dann wahrscheinlich erst Montag realisieren, wenn ich dann die Folge da auch gesehen habe. Oder die beiden Folgen sind ja gleich zwei Stück. Danach kommt dann noch die zweite Folge, dessen Namen ich auch nicht kenne. Also sehr spannend. Kleiner Mann, ganz groß war das. Ach Das war ja, das. stimmt. Jetzt kommt alles wieder. Ja. Ja, also es ist wirklich lange her, auch bei mir, dass ich die ersten Folgen gesehen habe. Das ist dann wirklich schon schön, auch mal die Wiederholung und dann auch live im Fernsehen zu sehen. RTL 2 hat ja auch mal Wiederholungen gebracht, aber es waren ja immer zuletzt nur die letzten Staffeln irgendwie. Also selbst am Anfang des Jahres jetzt, wo die Filme mal liefen, da wurden ja auch einzelne Episoden wiederholt, aber es waren ja auch nur irgendwie 300 20er oder so, also ganz am Ende der deutschen Ausstrahlung. Ja, und wenn RTL 200, ach, jetzt rede ich schon von RTL 2, wenn Viva natürlich gute Einschaltquoten bekommt, dann kann ich hier nochmal sagen, dass sie sich wahrscheinlich auch vielleicht eine Weitersynchronisierung der Serie vorstellen könnten. Also, das ist auf jeden Fall drin, wenn dann die Einschaltquoten auch dementsprechend sind. Und mit One Piece und Naruto und Tsubasa Chronicle, soweit ich das gehört habe, waren die Einschaltquoten ja auch recht passabel, wenn nicht sogar sehr gut. Also, ich denke mal, bei Detective Conan ist auf jeden Fall was drin. Da werde ich auch mit meinen Mitteln, die ich denn so habe, also Twitter, Facebook und so weiter, werde ich auf jeden Fall versuchen, möglichst viele Leute zu mobilisieren, dass die Folgen dann auch von der breiten Masse angeschaut werden. Und wenn ihr den Podcast hier jetzt hört, dann solltet ihr auf jeden Fall auch einschalten. Auch wenn ihr die ersten Folgen nicht gesehen habt und den Podcast erst später hört, auf jeden Fall jeden Tag einschalten und allen erzählen, dass Detective Conan läuft und die auch dazu veranlassen, dass da eingeschaltet werden soll. Also auf jeden Fall, Detective Conan muss in Deutschland mehr präsent werden und nicht nur durch den Manga fortgesetzt werden. Also auch der Anime muss fortgesetzt werden mit den 333 Episoden. Da hängen wir natürlich noch reichlich hinterher, wenn man das mal so vergleicht. Da ist ja noch nicht mal bekannt, dass Akai zum FBI gehört zum Beispiel oder sowas ganz Simples. Also das geht eigentlich gar nicht. Genau, da ist ja noch nicht mal die Identität von Wermut und so aufgedeckt. Da lief ja noch alles sozusagen auf den großen Zusammenstoß hin. Und wir haben auch unglücklicherweise direkt vor so einem, bei so einem Cliffhanger aufgehangen, also direkt vor den Organisationsfolgen, die da am Anschluss an 333 kamen. Das finde ich ja persönlich sehr ärgerlich. Ja, das auf jeden Fall. Da haben wir uns jetzt ja auch beim Dub schon dran versucht. Also bin ich mal gespannt. Also wenn ihr dann nicht unseren komischen Dub hören wollt, dann könnt ihr auch hier dann einschalten und dann kriegt ihr vielleicht eine richtige Umsetzung mit dann auch Tobias Müller und wie die ganzen anderen Sprecher alle heißen. Also das wäre dann schon 1A. Also da wird Detective Conan auch noch populärer. Das kann ich jetzt schon versprechen. Jetzt wird's farbenfroh! Der Anime-Vorabend bei Viva. Das ist der Hammer! Ruffy und die Strohhutbande stechen wieder in See. Die Vollgas zurück ins Blaumeer! One Piece um 17.35 Uhr. Und das ist längst nicht alles! Denn danach Conan Edogawa ermittelt Detektiv Conan. Ein richtiger Detektiv? Ich bemerke Spuren von Feuchtigkeit um die Leiche herum. Der geniale Hobbydetektiv, gefangen im Körper eines kleinen Jungen. Es bleibt unser Geheimnis, dass du geschrumpft worden bist. Der Anime-Kult aus Japan, neu bei Viva. Conan muss auf jeden Fall unser Freund werden. Anime im Doppelpack am Vorabend. One Piece und Detektiv Conan. Montag bis Freitag ab 17.35 Uhr bei Viva. Gut, dann kommen wir, glaube ich, auch mal zu dem Manga in Deutschland. Da ist nämlich auch was bekannt geworden. EMA hatte ja schon, wie ich im letzten News-Podcast sagte, geplant, dass Herbst ist schon lange vorbei, das Frühjahrs- und Sommerprogramm für 2012 zu veröffentlichen. Und nach März 2012 wurde da nur ein Band von Detective Conan bisher angekündigt. Also, es war ja bisher schon bekannt, dass Band 72 im März 2012 hier in Deutschland erscheinen wird. Und dann haben die jetzt das Programm bis September bekannt gegeben. Und da gibt es nur einen weiteren Band, und zwar den Band 73 im Mai. Und das ist natürlich sehr schade, dass jetzt hier zum Beispiel Band 74 und 75 und ich weiß nicht, was dann noch folgt. Auf jeden Fall auch noch weitere Bände. 76? Ja, zufälligerweise 76. Ja, schade, dass sie das nicht auch noch ins Programm aufgenommen haben. Ich meine, Clemens hat auch mal bei EMA nachgefragt und sie meinten dann, dass sie das noch nicht reingepackt haben, weil der Band in Japan bisher noch gar nicht veröffentlicht wurde. Allerdings haben die das früher auch schon so gemacht, dass sie Bände ins Programm reingepackt haben, die in Japan noch gar nicht veröffentlicht wurden. Also hinkt diese Ausrede ein bisschen. Ja, demnach ist es sehr schade, dann müssen sich Detective Conan-Fans nach dieser kleineren Pause, sage ich jetzt mal so, bis März 2012, das sind ja noch gute 3 Monate, dann Mai, da haben wir wieder 2 Monate, und dann bis September, Oktober, das sind ja wieder 5 Monate, also mindestens. Und das ist schon wieder eine harte Pause dann im Sommer 2012. Da wird es dann auf jeden Fall auch Zeit, dass wir dann da ein bisschen Detective Conan dann noch im Fernsehen schauen können, zum Beispiel, indem dann, wie wir sich dazu entschließt, alle 333 Folgen auszustrahlen. Und ja, ich hoffe mal, dass auch EMA vielleicht noch ein Band nachliefert, vielleicht im August oder sowas. Es wäre doch ganz schön, wenn wir dann da Band 74 hätten und dann vielleicht noch Band 75 auch noch im Jahr 2012. Ich bin auch schon gespannt, ob denn Film 15, wenn er denn bei uns erscheint, denn nächstes Jahr noch vor Band 73 doch kommt oder erst danach. Mal gucken, ist ja auch immer Ja, was so stimmt. im Mai. Obwohl sie das ja letztes Jahr ich rede schon vom letzten Jahr, dieses Jahr war das ja, auch für den April angekündigt hatten und dann war es ja doch erst im Mai, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Also, Ja, ich glaube, da war was wegen Krankheit oder eines Synchronsprechers. Nee, Ich das weiß war es gar doch, nicht. ich glaube, Ach so, wegen der. Drucken der DVDs und so weiter oder nicht. Genau, ja, doch. Ich glaube auch. Das mit der Krankheit war, glaube ich, irgendwann früher mal. Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren wahrscheinlich. Ja. Ja, dann sind wir soweit auch durch mit den News für Deutschland. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, wo ich jetzt mal eigentlich so gar nichts zu sagen habe. Und zwar sind da 5 neue Episoden rausgekommen. Beginnt mit der Episode 635, Vorsicht bei der Diät. Genau, das war nämlich ein einteiliges Anime-Original. Und zwar wurde das ausgestrahlt am 5. November. Und ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Also da werden Conan, Ran und Sonoko zu so einer Yoga-Diät eingeladen in der Pension, die Ran mal wieder als Glücksfee gewonnen hat. Sie hat ja mal ein glückliches Händchen, wie wir erfahren haben. Und dort fällt ihnen bei dieser Yoga-Diät eben so eine Teilnehmerin auf, die sich sehr unbeliebt macht, indem sie sich dauernd beschwert, das Essen ist schlecht, die Übungen sind zu anstrengend. Und überraschenderweise wird dann genau diese Frau natürlich ermordet. Welch ein Zufall. Ja, das ist ja meistens so Standardschema. Jemand macht sich unbeliebt und dann ist der natürlich das Opfer. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik hier an der Episode, dass man sehr leicht durchschauen kann, was passieren wird und so. Es gibt auch drei Verdächtige, was jetzt bei einem Anime-Original nicht unbedingt Standard ist, aber bei den Manga-Fällen dadurch kommt es ein bisschen nach Standardschema, Schema F rüber. Was ich positiv hingegen finde, ist, dass der Zeichenstil ganz gut ist, dass mal ein Hund vorkommt. Also Tiere kommen ja eher selten vor, irgendwie in Anime-Episoden, habe ich so den Eindruck. Aber ansonsten ist der Fall relativ normal. Also es ist ein Giftmord eben an der Frau, die sich unbeliebt macht. Und ja, nachhaltig bleiben jetzt da keine Szenen wirklich in Erinnerung. Von daher würde ich der Animation 4 Sterne geben und der Handlung an sich 2. Okay, Flip, du hast die alle wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nee, ich habe leider gar keine von diesen Episoden gesehen. Habe mich bisher wieder nur verstärkt auf den Manga konzentriert in Japan. Also die Episoden, da hänge ich noch ein bisschen hinterher. Sind ja auch alles nur Filler, die jetzt hier alle kommen. Also nicht so interessant für mich. Ja klar, von daher kann man das auch mal vernachlässigen. Im Kapitel ist ja im Moment wirklich mehr los, was den Manga betrifft, stimmt. Und dann kommt das natürlich auch nächstes Jahr dann noch alles in den Anime, wenn dann das als Umsetzung präsentiert wird. Genau, ich denke auch nächstes Jahr, dann im Januar, kommt denn endlich ein groß erwarteter Fall aus Band 73. Ja, aber vorher lief natürlich noch die Episoden 636 und 637, der Fall um den besten Unterricht, den man auf der Welt bekommen möchte. Genau, und das ist jetzt ein Zweiteiler, und zwar davon besonders, weil es eine Art Anspielung ist auf eine andere Serie, auf NTV, also dem Sender, wo auch Conan läuft. Und zwar ist es insofern eine Anspielung einerseits vom Titel, da geht es eben um diesen besten Unterricht, den man auf der Welt bekommen kann. Und das ist eine Fernsehshow, wo immer verschiedene Leute bestimmte Sachen vorstellen vor der Kamera. Also zum Beispiel ist es jetzt hier in der Conan-Episode und dann im Zweiteiler ein Mann, der zum Beispiel Puffreis vorstellt und eine Maschine dahin bringt, die laute Geräusche macht und mit dem er irgendwie Sachen herstellt. Professor Agassa? Könnte man denken, ja, dass er so eine lustige Erfindung hat. Aber nee, das ist diesmal irgendwie so ein anderer Kerl halt. Überhaupt sind es diesmal, glaube ich, sehr viele Personen um die 10 oder so. Also, und davon sind auch gleich alle verdächtig, dazu komme ich gleich. Was auch erstaunlich ist, also wie gesagt, ist eine Anspielung auf diese eine Sendung. Und die Charaktere, also die Hauptpersonen da, die von der Sendung, die da immer auftreten, diese Professoren, die sehen wirklich erstaunlich ähnlich denen, die da wirklich als echte Personen sind in der Sendung. Also ich habe mal diese mit realen Schauspielern gedrehte Serie mal mehr angeguckt, die da danach lief. Und das war auch so ein kleines Conan-Spezial. Und da kamen die halt auch vor und da waren so Bildervergleiche zwischen der Episode von Conan. Und da sah man wirklich, dass die Leute da sehr ähnlich gezeichnet aussehen. Und die müssen das wahrscheinlich auch sehr lustig gefunden haben, sich da im Anime gesehen zu haben. Ja, ansonsten habe ich die Sendung danach nicht so wirklich intensiv geschaut. Also ich kenne mich jetzt nicht groß aus mit Parallelen, die da wahrscheinlich hergestellt wurden oder Anbindungen. Die habe ich wahrscheinlich nicht alle wirklich mitbekommen. Aber es war mal eine interessante Idee, auf jeden Fall. Ja, dann muss ich noch hinzufügen, dass der Schauplatz natürlich sehr interessant ist, da es sich um ein Fernsehstudio handelt. Also nicht so ein normaler Schauplatz wie eine Wohnung, irgendein Apartment oder so, wo ein Mord verübt wird. Sondern diesmal ist es ein Fernsehstudio und es ist kein Mord diesmal. Sondern es wird diesmal eine Vase gestohlen von einer der Personen, die da anwesend ist. Und die ist ziemlich wertvoll. Ich glaube so, wie viel war das? Etwa 1 Million Euro umgerechnet, glaube ich. Also 100 Millionen Yen waren es, glaube ich. Ja, die verschnitt da auf jeden Fall. Und dann ist natürlich Kogoro, der da eingeladen wurde. Übrigens nur wegen Yoko Ueno ist er natürlich gekommen, die da auch auftritt. Kogoro versuchte natürlich, diesen Dieb zu finden von der Vase. Und ja, was mir dann noch auffällt, ist, dass der Zeichenstil diesmal eher durchschnittlich war, also nicht ganz so gut wie in Episode 635. Und es wird halt viel Zeit darauf verwendet, auf irgendwelche Nebensächlichkeiten einzugehen. Also vor allem am Anfang, denn wo Kogoro Yoko Ogino irgendwie da treffen will im Studio und nachher sucht. Und überhaupt mal, dass die alle durchs Studio gehen und so die verschiedenen Räume zeigen. Das ist zwar ganz interessant, aber ja, dadurch geht halt viel Zeit verloren, die auf einen etwas kniffligeren Fall als so ein Verschwinden der Vase verwendet werden könnte. Die Auflösung in der zweiten Episode finde ich dann wiederum sehr gelungen. Also die hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Und was ich noch sehr lustig fand, dass ich einen Synchronsprecher da wiedererkannt habe. Und zwar ist das Daisuke Sakaguchi gewesen. Der hat in dem Zweiteiler die Person Yoshinari Hashimoto gesprochen. Und den kennen vielleicht auch ein paar von euch als den Synchronsprecher von Shinpachi aus der Serie Gintama oder auch Sunohara aus Clannad. Also der hat eine sehr markante Stimme und das fand ich lustig, als ich den Namen in den Credits dann gesehen habe. Also animationstechnisch eher Mittelmaß, 3 Sterne und handlungstechnisch, ja, es zieht sich halt irgendwie in die Länge, aber es war doch ganz interessant mit der Aufklärung, also da auch 3. So, und dann noch zu Episode 638. Das ist der erste Teil eines weiteren Zweiteilers. Und dort werden Kogoro, Ran und Konnen Zeuge, wie eine, ja, Frau mit einem sehr kleinen Mädchen an der Straße an einem Zebrastreifen fast von einem heranrasenden Auto überfahren werden. Und das Auto dreht dann auch nochmal zurück und rast eben nochmal auf die zwei zu, woraufhin dem Conan einen Ball lostritt und in die Frontscheibe von dem Auto kickt, sodass der Fahrer dann abdrehen muss. Und durch diese Rettungstat lädt die Frau eben Conan, Ran und Kogoro ein in das Anwesen, das sich Palast der Herbstfärbung nennt. Und zwar ist sie dort als Chauffeurin angestellt und ist eben mit diesem kleinen Mädchen dort gerade weggefahren. Also dieser Palast der Herbstfärbung heißt so, weil die Innenarchitektur, also die Wände vor allem, sehr stark immer an diese Herbstfarben ausgerichtet sind. Also die Wände bilden immer so ein Muster aus Herbstblättern und so. Und es gibt auch viele optische Täuschungen. Also Gänge sind zum Beispiel durch Bilder irgendwie abgedeckt. Also Kogoro läuft da auch gegen eine Wand, weil er denkt, da ist ein Gang, aber es sieht nur so aus, weil da jemand einen Gang hingemalt hat als Gemälde. Oder es gibt Türen einfach in Wänden, die total versteckt sind und so. Also es gibt viele Illusionen. Und dann wird eben in der Episode jemand ermordet. Und zwar ein etwas älterer Herr, der das kleine Mädchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, eben adoptiert hat, weil ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Was hier interessant ist, finde ich, ist, dass diesmal wieder so ein kleines Mädchen dabei ist, also eine Freundin sozusagen für Glenn, was gleich ein bisschen Barz mit reinbringt, weil Glenn dadurch wieder er seine kindliche Seite ein bisschen zeigt, wenn er mit ihr spielen geht. Also er spielt Fußball mit ihr. Das weicht ein bisschen so ab von dem normalen Conan, der immer nur so im Hintergrund ist, so Beobachtung macht am Tatort und dann am Ende Kuro einfach nur betäubt. Also hier ist er wirklich mal anders zu sehen. Und der Schauplatz ist auch wirklich großartig gelungen, finde ich, mit diesem Palast, mit den Illusionen überall und so. Und auch der Mord ist an sich eigentlich ein Mord im verschlossenen Zimmer, wobei das Zimmer irgendwie nicht abgeriegelt war. Aber es war eben von allen Seiten bewacht während der Tat. Also Ran war auf der einen Seite und hat dort die Landschaft sich angeguckt, während der Mord verübt wurde. Und die Tür zu ihr hin knarzt halt, also sie hätte den Täter sehen müssen. Und zur anderen Seite raus, zum Garten, war Conan die ganze Zeit und hat mit der Kleinen gespielt. Also er hätte auch eigentlich den Täter flüchten sehen müssen. Von daher bin ich gespannt denn auf die Auflösung, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Und ja, von daher gebe ich hier handlungstechnisch 4 Sterne. Je nach Auflösung könnte es sogar noch auf 5 kommen, aber ich tendiere im Moment eher zu 4. Und die Animationen waren eher durchschnittlich, von daher in dem Fall 3. Ja, genau. Also die Auflösung gibt es dann ja am, oder gab es dann am 3. Dezember. Und dann kommen am 10. und 17. Dezember noch 2 weitere Filler oder Anime-Originale. Und zwar ist das die diesjährige Mystery Tour 2011. Das ist nämlich die Erinnerungsreise der 8 Skizzen mit dem Okayama und dem Kurashiki-Part. Also wieder eine zweigeteilte Mystery Tour. Genau, die haben wir jetzt Tradition seit, ich glaube, 2008. Kurz verbessert. Also da gab es ja die erste mit diesem, mit der Meiji-Restauration. Dann war die zweite, das war, glaube ich, die Storch-Mystery-Tour. Und die dritte war jetzt letztes Jahr, das war die in Hiroshima und Miyajima. Genau, und das ist jetzt die in Okayama, also etwas im Südwesten von Japan. Ja, viel ist da noch nicht bekannt, außer, soweit ich gesehen habe, dass da wohl ein Mädchen oder so ihr Gedächtnis verliert. Und deswegen heißt es eben Erinnerungsreise, weil ich nehme mal an, Conan und Kogoro und so begleiten irgendwie das Mädchen und ich weiß nicht, ihre Verwandten oder so vielleicht, oder wahrscheinlich hat sie sogar ihre Verwandten irgendwie verloren und begleiten sie dann wahrscheinlich auf eine Reise, wo sie ihre Erinnerung wieder irgendwie beschaffen soll. Und danach folgt dann am 24. Dezember eine weitere Kaito-Kid-Episode, das ist dann die inzwischen 6. Und die hat etwa den übersetzten Titel passend zum Heiligabend. Heiligabend an der Skipiste zum Verlieben. Also vom Titel her wüsste ich da jetzt kein passendes Kapitel, auf dem die Episode jetzt basieren könnte. Von daher würde ich fast annehmen, dass es das erste Anime-Original ist für Magic Kaito. Aber ich lasse mich da überraschen. Also ich bin gespannt, was es da dann für eine Episode gibt. Am 24. Dezember. Ja, ich finde es eigentlich überhaupt nicht lustig, dass man jetzt bei Magic Kaito auch noch Filler einbaut. Wenn man das schon bei Conan macht, warum dann auch noch bei Kaito Kid? Also verstehe ich nicht wirklich, aber lass sie das machen. Von mir aus können die gerne so ein Special machen. Vielleicht ist es ja ganz lustig. Also bei Kaito Kid an Heiligabend, da kann man natürlich einiges machen. Also ist ja eine Zaubershow. Vielleicht könnte man auch noch passend zu Silvester dann noch irgendwas da bringen. Aber da ist ja eine Pause dann wahrscheinlich im japanischen Anime, wie es schon in den letzten Jahren war. Genau, da wird es auf jeden Fall eine Pause geben. Also der Episodenplan für Dezember sagt, da ist eine Pause, beziehungsweise da ist keine Episode angekündigt. Also da ist dann eine Woche Pause und dann geht es wahrscheinlich am 7. Januar mit der ersten Episode im neuen Jahr los und dafür gibt es dann auch ein neues Opening. Und zwar wurde von der Band Breakers, die wir alle schon kennen, zum Beispiel von den Opening 26, das war Everlasting Love, oder auch den beiden Endings, einmal 35, das war Hikari, genau. Und 38 irgendwas mit Tsuki. Mit dem geilen Namen. Genau. Tsukiya no Itatsura no Maho. Also Streich in einer Mondnacht oder irgendwie sowas, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall steuern die jetzt ein neues Opening bei und das beginnt voraussichtlich am 7. Januar. Ja, da bin ich gespannt drauf. Also vor allem der Titel ist ja interessant, wie ich finde. Der heißt nämlich Miss Mystery. Das aktuelle Opening von Gardequo heißt ja Misty Mystery. Also ich weiß ja nicht, entweder geben die Anime-Produzenten irgendwie eine Vorgabe, dass jetzt unbedingt Mystery im Titel enthalten sein muss oder... Die hatten irgendwie gerade keine Kreativität oder so. Also ich finde es sehr gut. Das ist irgendwie mal ein Gag. Großes Verwechslungspotenzial. Nee. Ja, also Miss Mystery, was mir da als erstes in den Kopf schießt, das ist natürlich eine bestimmte Person, eine weibliche Person, die im nächsten Jahr ihr Debüt im Anime feiern wird. Und das ist nämlich Masumi Sera aus Band 73. Und ja, demnach ist anzunehmen, wenn das Opening Miss Mystery heißt, wird es wahrscheinlich das Opening sein, dem Sera auftaucht. Ob jetzt Sera schon am 7. Januar dabei ist, das weiß ich nicht. Steht ja auch noch nichts fest, aber ich nehme es mal nicht an. Von daher kann man damit rechnen, dass es wieder einen Wechsel bei den Animationen gibt, sollte das Opening da noch Verwendung finden bei dem Einsatz von Masumi Sera im Anime. Da könnte das ähnlich so aussehen wie bei Opening 23, wo dann auch Tsubaru Okiya später eingebaut wurde bei Episode 509, glaube ich, war das, wo er dann das erste Mal auftaucht in der Animation zum Opening. Ja, ich könnte mir alles vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das neue Opening mit Sera kommt Und dann dauert es eine Weile, bis sie kommt. Wobei in letzter Zeit waren die Anime-Produzenten wirklich vorsichtig. Also bei Naben Akae hat man ja auch erst gewartet mit dem neuen Opening bis genau nach Episode 664, wo er dann seinen ersten Auftritt hatte. Also 663 genauer gesagt. Und ja, ansonsten war auch bei, stimmt, bei Episode 509 kam ja auch dann erst Ogier vor. Vorher war es ja Mizunashi Rena und Eske, glaube ich. Rena Mizunashi. Ja, genau, nee, Entschuldigung. Kehr. Ja, hier, genau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt gleich irgendwie den ersten Zira-Fall vorziehen. Und Zira taucht dann eben Fall auf, so ziemlich in den ersten fünf oder so, oder sechs sogar. Und ja, da können sie jeden Monat mal so einen Zweiteiler vielleicht bringen mit Zira und zwischendurch Anime-Originale und irgendwie Ja. einen älteren Manga-Fall, der da noch war. Ich glaube, den mit den Karuta-Karten oder so. Ja, also wenn sie jetzt das natürlich vorziehen, dann ist natürlich, können die ja immer was zwischen einbauen, dann ist die Spannung natürlich immer gleich hoch. Oder die können so machen, dass die Spannung jetzt total überhaupt nicht vorhanden ist und noch ein paar Filler bringen und dann auf einmal alles raushauen, was sie haben, so wie es eigentlich im Manga der Fall war. Also wenn ich Anime-Produzent wäre, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn die dann, ja, wenn die das dann zuerst machen. Und wenn ich natürlich Fan, da kann man das natürlich gespalten sehen. Also, ich würde, glaube ich, auch die Version vorziehen, so wie es im Manga gemacht wurde, dass zuerst die ganzen Filler kommen und dann haut man richtig mal alles raus, was man hat. Ich hoffe, dass es nicht so schnell wieder abebbt. Also im japanischen Manga ist es ja aktuell noch sehr brisant. Da kommen wir dann später noch zu. Ja, ich denke mal auch aus Produzentensicht, dass es sinnvoll ist, erstmal Sphäre auftauchen zu lassen, denn die Erwartungen sozusagen in die Höhe zu treiben, sodass die Zuschauer immer wieder einschalten und warten, bis Sphäre dann auch mal, ja, wirklich einen Zusammenstoß irgendwie mit Ei hat oder was weiß ich, was erwartet wird. Oder ihre Identität irgendwie und ihre Mission klar werden, sage ich mal. Aber ich denke nicht, dass die Anime-Produzenten jetzt irgendwie ganz viele Filler erstmal haben. Jahresanfang hinschieben und dann alles aufeinander mit Zera prallen lassen. Ich denke mal, ja, da wird gleich zu Beginn irgendwie im Januar, nehme ich sogar noch an, Zera eingeführt werden und dann zwischendurch immer Filler, wieder mal Zera, Filler, Zera, Filler, Zera und so weiter. Jetzt wird's farbenfroh! Der Anime-Vorabend bei Viva. Das ist der Hammer! Ruffy und die Strohhutbande stechen wieder in See. Mit Vollgas zurück ins Blaumeer! One Piece um 17:35 Uhr. Und das ist längst nicht alles! Denn danach. Conan Edogawa! Ermittelt Detektiv Conan. Ein richtiger Detektiv? Ich bemerke Spuren von Feuchtigkeit um die Leiche herum. Der geniale Hobbydetektiv. Gefangen im Körper eines kleinen Jungen. Es bleibt unser Geheimnis, dass du geschrumpft worden bist. Der Anime-Kult aus Japan. Neu bei Viva. Conan muss auf jeden Fall unser Freund werden. Anime im Doppelpack am Vorabend. One Piece und Detektiv Conan. Montag bis Freitag. Ab 17:35 Uhr. Bei Viva. Ja, gut, soweit dann auch zu den Anime-Episoden in Japan. Dann gab es natürlich noch was Neues zu den Kinofilmen. Und zwar wurde der 15. Film jetzt in Japan auf DVD und Blu-ray zum Verkauf freigegeben. Und auch zum 16. Film gibt es erste Informationen. Und zwar heißt der Titel des Films übersetzt in etwa Der 11. Stürmer. Und das ist natürlich eine Anlehnung an Fußball und damit an die Tokyo Spirits und Big Osaka. Da wird es im Film nämlich ein Duell zwischen den beiden geben und wie es natürlich nicht anders sein kann, wird es im Stadion ein paar nette Bomben geben, die es natürlich wieder zu entschärfen gilt. Also wieder mal ein interessanter Film mit altbekannten Elementen. Wenn noch ein Helikopter auftaucht, dann haben wir wirklich wieder einen Detektiv von den Filmen, sage ich mal so. So, was müsste Agasa mal erfinden? Irgendwie sagen Conan Skateboard, noch so Helikopterflügel oben ran. Könnte Conan irgendwie so noch selbst den Helikopter verwenden, das wäre doch was. Also zum Snowboard wurde es ja schon umfunktioniert, oder ich glaube, es war ein anderes, ne? Ja. Also da könnte Agasa auf jeden Fall noch was erfinden, ganz sicher. Ja. Also der Film wurde auch schon mit drei Seiten in der Shonen Sunday angekündigt und der Filmstart ist am 14. April 2012 in den japanischen Kinos und wir dürfen dann natürlich wieder mit 2013 bei Kaze damit rechnen, denke ich mal. Also das ist natürlich wieder nur eine Prognose anhand der bisherigen Veröffentlichungstermine des Publishers. Ach so, und wenn ihr noch weitere Informationen dazu haben wollt, könnt ihr natürlich gerne bei uns in den Newsblog reingucken. Oder auch, ihr schaut mal auf die japanische Website, die jetzt dazu aktualisiert wurde, conan-movie.jp. also für Japan natürlich, dann ist natürlich alles auf Japanisch, aber den Trailer, den kann man sich natürlich auch mal so angucken, also da kriegt man auf jeden Fall schon sehr viel mit, worum es denn in diesem Film gehen wird, nämlich um ein Duell zwischen Tokyo Spirits und Big Osaka, wie es auch schon mehrmals im Manga der Fall war. Wobei mich jetzt dieser Trailer ein bisschen so an dieses Koshien, an den Koshien-Fall erinnert, wo ja Heiji und so weiter im Stadion waren und dann ja auch so einen großen Anschlag gab. Naja, wird sich zeigen, was denn mit dem Film auf sich hat. Oh, Panik im Stadion ist natürlich beliebt, beziehungsweise Panik vorbeugen als Motiv. Bombenstimmung. Nee, okay. Genau. Die gibt's ja in den Filmen immer, also nichts Neues. Aber jetzt kommen wir zu den interessanten Punkten, nämlich zum Manga in Japan. Oha, da habe ich mich schon den ganzen Tag heute drauf gefreut. Nee. Kapitel 796. Da trägt den Titel Ein Treffen im Columbo und da ist wieder einmal Amuro mit dabei, Amuro Toru, der neue Charakter, und der taucht auch in den späteren Kapiteln noch mit auf, nämlich Kapitel 797 und 98 mit den Titeln Verflochene Lüge und Mysterium und, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Nocturne der Detektive. Und zwar geht es da um eine Geiselnahme in der Detektei, wie man ja schon so ein bisschen von einem Fall mit Cera kennt. Hier bekommt Kogoro einen Auftrag übers Internet. Da meldet sich nämlich ein Klient online und bittet ihn darum, in das Restaurant Columbo zu kommen, was man ja auch als Detective Conan Fan schon aus einem Fall von Band 43 kennt. Und ja, dort angekommen. Hat das Agasa, glaube ich, auch erwähnt, nicht in Kapitel 2 oder so, nicht? Ja, genau, in Kapitel 2 war es auch schon mal kurz erwähnt und in Band 43 gab es dann diesen Fall mit dem Handy und mit Yumi. Also auch da kann man gerne nochmal nachlesen, wer das jetzt nicht mehr so parat hat. Ja, da wird Kogoro darum gebeten, ins Columbo zu kommen und dann sind die natürlich alle dort und dann meldet sich da keiner. Dann gehen die alle zurück in die Detektei und dann finden die dort in der Toilette der Detektei, also auch mal wieder eine andere Perspektive hier, die Toilette der Detektei, hat man so bisher glaube ich noch gar nicht gesehen. Da findet man dann einen Mann vor, der sich anscheinend selbst erschossen hat und daneben sitzt eine Frau mit zugebundenem Mund. Und die kann den Mord nicht begangen haben, wie die Polizei ein wenig später feststellt, da sie keine Schmauchspuren oder so an ihrem Körper hat. Und demnach muss der Mann Selbstmord begangen haben. Dann hat Amuro die Idee, die Frau zurück zu ihrem Apartment zu bringen, da ja noch weitere Personen überall lungern könnten und die halt wieder auch so da mit in was reinziehen könnten. Und dann fahren die mit dem schönen Mazda von Amuro, was natürlich auch eine Anlehnung an Gundam darstellt, wie es ja nicht anders sein kann. Also Amuro als Berghexe jetzt hier mal. Fahren sie dann alle zusammen, also mit Kogoro, Ran und Conan, Amuro und dann eben diese Kay, glaube ich hieß sie, zum Apartment, wo sie dann auch aufgrund eines Tricks von Conan oben ins Apartment reinkommen. Und dann bemerkt Conan da gerade einen mysteriösen Geruch. Und dann wird auch Ran von Cera angerufen. Und dann bemerkt Amuro, dass es Störgeräusche im Raum gibt, die dann durch Wanzen ausgelöst werden. Und die geben sich auf die Suche nach Wanzen, während sich diese Frau aus dem Staub macht und dabei auf Conan trifft, den sie mitnimmt. Also Conan geht freiwillig mit ihr mit, da sie vortäuscht, einkaufen gehen zu wollen. Und ja, Conan Ran, Kogoro und Amuro finden dann im Haus von dieser Frau eine Leiche. Und Conan scheint so, als wenn Conan bewusstlos wird durch ein Mittel, das diese Frau ihm verabreicht hat. Also sehr spannend. Und Gosho Aoyama hat das selber auch schon als Schock bezeichnet. Und Kapitel 798 hat natürlich den treffenden Titel Nocturne oder so. Das ist, soweit ich das recherchiert habe, eine Musikrichtung der Romantik gewesen. Und das bedeutet so viel wie, oder Klassik, weiß ich gar nicht mehr. Das bedeutet so viel wie nachtwerdend. Also das heißt sowas wie, es wird langsam dunkel. Und dementsprechend arbeitet das natürlich alles auf das große Treffen hin. Jetzt sind auch schon erste Spoiler zu Kapitel 799 raus, wo sich, also in Kapitel 798 macht sich auch Subaru Okiya gemeinsam mit Ai und Professor Agasa auf den Weg, um Conan zu finden und gleichzeitig begibt sich auch Cera auf den Weg, um eben Conan zu finden, weil der ja bewusstlos und als Geisel gehalten wird. Und ebenfalls ist unterwegs Amuro. Dementsprechend wird jetzt in Kapitel 799 jetzt fortgeführt. Allerdings treffen sich die drei noch nicht und das wird wahrscheinlich jetzt in Kapitel 800, was schon mal wieder von Aoyama hochgehypt wird, zum großen Treffen kommen. Also das Treffen zwischen Sera, Ai, Okia, Amuro und dann natürlich noch Professor Agasa und wer hat noch alles dabei ist, Ran, Kogoro. Und ob Conan dabei ist, natürlich die große Frage. Vielleicht treffen sich die Leute alle vorher oder eben mit Conan. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich würde es mal spannend finden, wenn Conan nicht dabei ist. Aber so wie ich Aoyama kenne, lässt er seinen Lieblingscharakter doch noch mit daran teilhaben und dann geht's natürlich wieder heiß her. Zumal ja auch es im Raum steht, dass natürlich Okia Akai ist und wenn jemand anders von den Borben ist, dann ist er die Erstwirtschaft und ja, da kann sich jeder denken. Ich glaube, da kommt mindestens einer um. Also so ist meine Vermutung zu diesem aktuellen Fall. Also sehr spannend. Werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen und dann hört ihr im nächsten News-Podcast auch noch, wie es dann weitergeht. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den großen Zusammenprall wahrscheinlich in Kapitel 800 zwischen Sera, Okia, To Amuro Toru oder Toru Amuro, glaube ich. Amuro ist der Vorname. Nicht Toru? Ich glaube, der war Toru, oder? Nee, das ist Amuro. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also ist ja bei Shuichi Akai der gleiche Trick mit dem Vornamen vom Charakter aus Gundam und dann, beziehungsweise nicht wirklich den Vornamen, und dann den Nachnamen aus dem Synchronsprecher des Gundam-Charakters. Okay, dann Amuro Toru, okay. Das ist ja so ein neuer Name, da muss man sich erstmal als Detective Conan-Fan dran gewöhnen. Und als Cliffhanger, wie man ja so schön neudeutsch sagt, oder neuenglisch sagt, wurde auch schon bekannt gegeben, dass es wahrscheinlich in dem nächsten Kapitel 800 die, wie war das, erschütternde und schockierende Wahrheit gibt. Also Wahrheit wahrscheinlich dann im Sinne von Identitäten und wer weiß was. Was auch sehr spannend ist, dass es seit Kapitel 796 einen zusammenhängenden Fall gibt. Also wir haben jetzt bisher vier Kapitel zum Fall und dann wird wahrscheinlich Kapitel 800 auf jeden Fall das fünfte zu diesem Fall sein. Mal sehen, wie weit das dann noch fortgesetzt wird. Vielleicht kommen wir jetzt ja sogar schon zu einem Punkt, wo wir noch den London-Fall in dieser Höhe knacken können. Was ich allerdings nicht wirklich annehme. Also ich denke mal, dass es jetzt wirklich langsam Schluss ist. Es ist eigentlich nur eine normale Geiselnahme da, die jetzt ein bisschen weiter fortgeführt wird. Und dann kommen wahrscheinlich noch jetzt, was ich mal annehme, die Organisation, das FBI und eventuell auch CIA dazu. Also CIA im Fall von Kerr natürlich auf jeden Fall. Aber vielleicht noch ein paar andere Agenten oder so oder Eske vielleicht auch. Und das kann lustig werden, ja. Und dann wird das natürlich mit dem zweiten Fall dann wahrscheinlich losgehen, wo es dann richtig heiß hergeht. Ich hoffe es doch sehr. Also, was jetzt wahrscheinlich aber, ja. Also ich hatte, muss ich zugeben, auch eher damit gerechnet, dass der Fall jetzt in drei oder vier Kapiteln abgeschlossen wird, noch vor 800. Aber jetzt kommt ja doch in 800 die Auflösung. Und da bin ich gespannt, also ob es dann gleich irgendwie in einen neuen Fall übergeht oder ob es wirklich mehr auf das Zusammentreffen zwischen diesen mysteriösen Charakteren konzentriert, das wovon ich mal ausgehe. Ja, also was auf jeden Fall außer Frage steht, dass diese Frau, die kann auf jeden Fall nichts mit der Organisation zu tun haben, denn die Organisation lässt keine Hinweise und wer eine Leiche in seinem Zimmer hinterlässt, der gehört nicht zur Organisation. Soweit ist schon mal klar. Demnach bleiben nur noch jetzt eben Okia, dessen Identität nicht geklärt ist, Sera und Amuro und eben Ai, die natürlich die Aura der Organisation spüren kann, zum Beispiel wie es bei Okia der Fall war. Die traf ja bisher noch nicht auf Sera und auch nicht auf Amuro. Und Aoyama hatte ja gesagt, dass das Treffen zwischen Sera und Ai, was viele wahrscheinlich schon vergessen haben in dieser Hektik, die jetzt hier gerade in Detective Conan aktiv ist, dass es ein Höhepunkt neben dem Borben-Arc sein wird. Und dementsprechend, sollte sich Aoyama da nicht irgendwie wieder was Lustiges ausgedacht haben, ist mal stark anzunehmen, sollte Okia Akai sein, ist dann wahrscheinlich Amuro Borben. Und dann gibt's natürlich ein lustiges Aufeinandertreffen. Zumal ja auch noch dann Ai und Sera und Amuro und Okia gleichzeitig aufeinandertreffen. Und ich denke mal, dass es auch wie im Band 42 beziehungsweise Episode 345 sehr stark auf eine Person fixiert sein wird. Also dass jetzt hier in diesem Fall Borben im Vordergrund steht, wie es damals bei Wermut der Fall war. Und nicht, dass jetzt wieder die ganze Organisation wie in Kapitel 700 beziehungsweise Episode 580 war das, glaube ich, da ungefähr, dass sie dann auch wieder alle da sind und dann wieder nichts passiert und alle irgendwie wieder ein bisschen so ein paar Hinweise streuen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Fall sein, sondern es wird jetzt hier die große Auflösung geben und das wird auch ein Treffen zwischen einzelnen Charakteren sein. Wenn sich jemand einmischt, dann ist das Borben. Also, Oder Wermut vielleicht noch als verkleidet, vielleicht als Sierra oder so. Also, ja, irgendwie sowas wird kommen. Nicht, dass hier die Fans schon mal wieder falsche Erwartungen haben oder unsere Hörer hier. So stelle ich mir es auf jeden Fall vor. Wenn ihr natürlich andere Vorstellungen habt, könnt ihr es gerne haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass es in diesem Fall so aussehen wird. Und die arme Ei würde da wirklich einen Herzinfarkt fast bekommen. Sie ist ja jetzt schon mit Oki unterwegs, was sie erst nicht wollte. Und dann fährt sie noch mit ihm wahrscheinlich jetzt zusammen zu den anderen allen, von denen wohl einer Bourbon sein wird. Dann kriegt sie die doppelte Organisationsaura zu spüren. Das wird natürlich schwer. Ja, Ei ist natürlich sowieso so ein mysteriöser Charakter, sie scheint ja die Identität des Bosses sogar zu kennen. Und reagiert komisch auf Akai und auf Subaru Okia ja sowieso. Und ja, das ist gerade die große Frage. Also ich habe in letzter Zeit irgendwie immer mehr Gefallen in der Theorie gewonnen, dass irgendwie Akai der Boss ist. Nicht zuletzt auch durch das Auftreten von Amuro und dann die Verbindung zu Gundam und so weiter. Also da ist ja Amuro der Gute, sagen wir mal so, Chef. Und Akai ist dementsprechend der Oberbösewicht. Und das kann natürlich gut treffen. Dann ist André Kamel natürlich ebenfalls verdächtig. Was natürlich auch noch im Raum steht, es sind ja viele ungeklärte Fragen jetzt noch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder richtig was aufgelöst bekommen jetzt hier. Also wird auch im Wiki schon heftig diskutiert, wie wir das denn machen mit den ganzen Spoilern, dass dann nicht unsere Benutzer alle da gespoilert werden, was die ganzen Handlungen angeht. Also ja, wenn dann irgendwie zum Beispiel Subaru Okia nach Bourbon oder so verschoben wird oder umgekehrt, das wäre natürlich sehr eindeutig dann. Ja, da haben wir schon diskutiert, dass wir es nicht so machen werden. Also der Artikel Subaru Okia bleibt bestehen, auch für unsere Leser. Dann, ihr habt auf jeden Fall, braucht keine Angst zu haben, im Wiki auf irgendwelche Spoiler zu treffen. Wenn ihr den aktuellen deutschen Manga kennt, dann werdet ihr im Wiki generell auf nichts Gespoilertes treffen. Es sei denn, ihr drückt oben rechts den Spoiler-Button. Also dann natürlich, ja. Kann ich auch gut nochmal empfehlen, wenn ihr noch ein paar Informationen dazu haben wollt, dann einfach im Wiki nachschauen, Shuichi Akai, Subaru Okia, zwei super von mir geschriebene Artikel, kann ich nur super empfehlen. Und da werde ich mich natürlich auch mit den aktuellen Ereignissen jetzt beschäftigen, beim qualitätsoffensiven Wochenende, also solltet ihr auch eine Menge finden. Und wenn es natürlich jetzt noch heißer hergeht, okay, coole Wortwahl, dann werdet ihr natürlich auch noch einen Podcast dazu hören, also das ist keine Frage. Und wenn ich ihn allein machen muss. Also, ihr merkt ja schon, ich kann hier schon stundenlang darüber erzählen, aber ich will das hier mal ein bisschen abbrechen. Jetzt wird's farbenfroh! Der Anime-Vorabend bei Viva. Das ist der Hammer! Ruffy und die Strohhutbande stechen wieder in See. Mit Vollgas zurück ins Blaumeer! One Piece um 17.35 Uhr. Und das ist längst nicht alles! Denn danach Conan Edogawa ermittelt Detektiv Conan. Ein richtiger Detektiv? Ich bemerke Spuren von Feuchtigkeit um die Leiche herum. Der geniale Hobbydetektiv. Gefangen im Körper eines kleinen Jungen. Es bleibt unser Geheimnis, dass du geschrumpft worden bist. Der Anime-Kult aus Japan. Neu bei Viva. Conan muss auf jeden Fall unser Freund werden. Anime im Doppelpack am Vorabend. One Piece und Detektiv Conan. Montag bis Freitag ab 17.35 Uhr. Bei Viva. Okay, dann haben wir noch ein paar weitere Informationen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und zwar wird in China der 15. Film landesweit in 1500 Kinos gezeigt. Gibt's ja gar nicht. Und Deutschland kommt ja bisher noch gar nicht raus. Ja, und schon, da könnte man neidisch werden, nicht? Also, na gut, es ist einerseits so, dass der Film dort, soweit ich das gesehen hatte, nur mit Untertiteln gezeigt wird, also mit japanischer Synchro. Aber die chinesische ist jetzt wohl auch schon in Arbeit. Also ist natürlich dann toll, also direkt nach japanischer Kinopremiere, beziehungsweise nachdem er dann in den Kinos gelaufen war, gleich in China den Film da sozusagen sehen zu können, ist schon eine tolle Sache auf jeden Fall. Und es spricht auch eben für den Erfolg der Serie auch in China. Weil letztes Jahr waren es, glaube ich, nur 500 Kinos. Da wurde der 13. Film im Kino gezeigt. Und jetzt wurde es eben auf 1500 landesweit erhöht. Also das spricht schon dafür, dass es erfolgreich war. Ja, dann wurde in Italien noch der 6. Short Stories Band veröffentlicht für 3,90 Euro. Wie es auch in Italien Standard ist. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, einfach mal uns im Newsblog reinschauen. Da habt Sofu einen super Artikel zugeschrieben. Und dann wurde in Japan noch ein weiterer Short-Story-Band veröffentlicht, nach langer Zeit mal wieder, der Band 37. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon über 400 Kapiteln. Und der wurde am 28. November veröffentlicht. Und am 18. November erschien in Japan schon die Magic Kaito Treasured Edition Nummer 3. Also da weitere Informationen findet ihr derzeit, glaube ich, bei uns nirgendwo. Da müsst ihr, glaube ich, mal im englischen Wiki nachgucken. Vielleicht lege ich da noch ein paar Artikel zu an bei uns im Wiki. Mal schauen. Oder jemand anders natürlich auch gerne herzlich dazu eingeladen. Was sind diese Treasured Editions eigentlich nochmal? Sind das irgendwie Zusammenfassungen von Kid-Filmen oder was war das? Waren diese Treasured Edition nicht eine neue Neuauflage der Kaito Kid-Bände in Japan, soweit ich das weiß? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja, demnach wird es auch noch der... Ja, das ist eine Neuauflage. Und der vierte Band wird jetzt auch am 16. Dezember noch veröffentlicht in Japan. Also habt ihr, wenn ihr... Ja, wahrscheinlich sind die alten auch wie hier in Deutschland vergriffen. Und dann werden die wahrscheinlich neu aufgelegt jetzt. Also vielleicht hier EMA. Leute, wenn ihr das hört, Neuauflage, gute Idee, ne? Da könnte man auch mal die Kaito Kid Bände hier in Deutschland neu auflegen. Also einen Käufer hätte ich auf jeden Fall schon, zum Beispiel mich. Und Marcel würde sich die sicherlich auch gleich kaufen, ne? Ja, doch. Könnte man ja den aktuellen Hype im Viva TV jetzt hier mal ausnutzen und dann ein paar Bände veröffentlichen. War es nicht auch so, dass bei der RTL2-Ausstrahlung irgendwie Werbung für die Filme gemacht wurde oder so? Ja, war so. Also ich habe nur im aktuellen Newsletter zum Beispiel von EMA gelesen, also E-Mail-Newsletter, dass sie da auch Werbung für die Viva-Ausstrahlung gemacht haben. Das natürlich bietet sich an, macht Carlsen auch immer, soweit ich das mitbekommen habe, für Naruto und One Piece und sowas. Also das natürlich. Bei den Filmen weiß ich es gar nicht. Ich glaube, könnte sein, dass es damals so war. Ja, ist natürlich auf jeden Fall mal sinnvoll, wenn man Werbung macht. Im Manga ist halt zum Beispiel auch immer Werbung für den neuesten Kinofilm oder so. Bietet sich auch an. Ja, das finde ich auch gut, dass sich die Publisher da zusammenschließen. Also das sollte man auf jeden Fall auch fortführen. Ja, ich denke mal, das war's dann auch mit den News für diesen Monat November. Die News für den Monat Dezember werdet ihr dann wahrscheinlich nicht direkt am Neujahrstag hören, sondern werdet dann wahrscheinlich eine Woche später erscheinen. Weil wir dann natürlich auch die Feiertage natürlich voll auskosten wollen. Und natürlich auch, zum Beispiel ich bin dann weg und Marcel hat sicherlich auch nicht so viel Zeit, hier einen News-Podcast alleine aufzunehmen. Dementsprechend wird der Podcast wahrscheinlich eine Woche später erscheinen. Da bitten wir jetzt schon mal um Verzeihung und ja, informieren euch dann irgendwie über die Ereignisse der letzten 5 Wochen. Und in diesem Sinne sage ich dann noch nicht tschüss. Denn ich will natürlich noch unseren Facebook-Account verweisen, facebook.com/connennews, twitter.com/connennews, da könnt ihr uns folgen, da erhaltet ihr auch die aktuellen News zu der Serie Detektiv Conan und Countdowns zu Viva und so weiter und so fort. Also wenn eine Folge läuft, dann erfahrt ihr das dort rechtzeitig und alles Mögliche. Und wir sind auch auf YouTube zu finden, nach dem Redesign immer noch dort zu finden und Animax sind wir auch und ansonsten sind wir, glaube ich, noch auf Podstar und podcast.de. Also ihr findet uns eigentlich überall. Und wenn ihr noch den Podcast noch nicht auf iTunes abonniert habt, dann solltet ihr es auf jeden Fall machen. Denn dort kriegt ihr die aktuellen Informationen direkt ins Ohr und auf euren iPod. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Oder auf euer iPhone oder was auch immer für ein sonst was ihr habt. Also, ja. In diesem Sinne sage ich tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Entschuldigung, das mit dem Ei eben war ein bisschen zweideutig. Also. Habe ich auch nachher auch gedacht. Naja. Was für ein Ei ist das noch?